In der folgenden Sendung wollen wir Sie mit Science-Fiction-Mitteln einen Einblick in die Mikrolebewelt eines Süßwassertümpels nehmen lassen. Das Leben im Wassertropfen. Eine fantastische Tauchfahrt. Umgeben von einem Gürtel aus Schilf und Binsen liegt ein kleiner Teich, abseits der Straße. Frösche, Kröten, Libellen und eine Fülle anderer Tierarten haben hier Zuflucht gefunden, vor der Umweltzerstörung ringsum. Wenn man am Ufer steht, kann man von dieser Vielzahl der Arten allerdings nur wenig erkennen. Höchstens ein paar Frösche, einige Taumelkäfer, mit etwas Glück sogar einen Schwarm kleiner Fische. Ein Zug mit dem Kescher bringt da schon mehr ans Tageslicht. Wasserflöhe, Hüpferlinge, Mücken und Libellenlarven. Doch die Mehrzahl der Lebewesen, die den Teich bewohnen, entwischt unbemerkt durch die Maschen des Keschers. Diese Tiere und Pflanzen sind so winzig, dass zigtausende von ihnen in einem einzigen Wassertropfen Platz haben. Wie es wohl wäre, wenn man sich mitten hineinbegeben könnte in diese wimmelnde Unterwasserwelt, zum Beispiel mit einem winzigen Tauchboot. Stellen wir uns doch einmal vor, so etwas wäre möglich. Stellen wir uns vor, ein genialer Ingenieur, nennen wir ihn Frank Shorter, hätte ein Ein-Mann-Tauchboot konstruiert, das er auch als Pilot selber steuert. Selbstverständlich ist dieses Tauchboot perfekt ausgerüstet mit allem, was zu einer Unterwasserexpedition gehört. Mit Sauerstoffanlage, Batterien, Messgeräten, Scheinwerfern, einem Funkgerät und so weiter und so weiter. Das Genialste aber an der ganzen Konstruktion ist die TVM, die Tauchbootverkleinerungsmaschine. Ein Knopfdruck genügt und schon ist das Tauchboot mitsamt seinem Konstrukteur und Piloten Frank Shorter auf die Größe eines Stecknadelkopfes geschrumpft. Und nun vorsichtig hinein in den nächsten Teich mit diesem Mini-Tauchboot. Hallo Frank, wie sieht's aus? Außentemperatur 18 Grad, Tauchtiefe 23 Zentimeter, Batterien okay. Dann sind Sie also startklar? Ich bin startklar. Denken Sie bitte an unsere Verabredung. Wenn Ihnen auf Ihrer Fahrt ein rätselhaftes Tier oder eine unbekannte Pflanze begegnet oder irgendein unerklärlicher Vorgang zu beobachten ist, dann schalte ich unsere Verbindung ab, damit unser Experte für Mikrobiologie, der hier neben mir sitzt, den Hörern alles ganz genau erklären kann. Verstanden. Dann kann die Forschungsfahrt ja losgehen. Wie sieht's vor Ihrem Beobachtungsfenster aus? Können Sie schon etwas entdecken? Ein grünlich-braunes Gewabe und Gequirle, das ist alles. Das Sonnenlicht ist zum Teil durch Wasserpflanzen verdeckt. Ich werde deshalb mal den Außenscheinwerfer einschalten. Hey, das ist ja unglaublich. Das wimmelt und zappelt und zuckt da, wirbeln Hunderte, tausende von winzigen Dingern vorbei. Das scheint ja auf den ersten Blick eine verwirrende Vielfalt zu sein. Ja, und wir Biologen haben ziemlich lange gebraucht, um hinter dieser wimmelnden Vielfalt eine ungemein fein gegliederte Ordnung herauszufinden. Die Lebewelt des Süßwasserplanktons, zwischen der unser Tauchboot sich jetzt bewegt, diese Welt ist aus einer enormen Fülle von winzigen Lebewesen zusammengesetzt, die an ganz verschiedene Aufgaben angepasst sind. Das Wort Plankton kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie das Umhergetriebene. Man zählt nämlich nur solche Kleinstlebewesen dazu, die sich nicht aus eigener Kraft gegen eine Wasserströmung behaupten können. Hören Sie, Frank, vielleicht wäre es am besten, Sie beschreiben aus dem Gewimmel, in dem Sie sich jetzt befinden, ein oder zwei besonders auffällige Arten. In Ordnung. Das Merkwürdigste ist, dass sehr viele von diesen Dingern, die hier herumflitzen oder vorbeischweben, grün aussehen. Oder doch zumindest grüne Punkte oder Flecken enthalten. Könnten das vielleicht Pflanzen sein? Ja, allerdings handelt es sich hier ausschließlich um Algen. Das sind urtümliche, einfach gebaute Pflanzen, die weder Wurzel noch Spross entwickeln, wie wir das von den meisten Landpflanzen gewohnt sind. Aber was diese Algen mit den anderen Pflanzen gemeinsam haben, ist, dass sie mit Hilfe des Blattgrüns das Sonnenlicht ausnutzen und damit aus Wasser und Kohlendioxid ihre Nährstoffe selbst erzeugen können. Beschreiben Sie doch einmal ein paar von diesen grünen Algen genauer, Frank. Ich fahre jetzt langsam durch ein Gewirr von langen Strängen. Wie Lianen in einem Dschungel sieht das aus. Die Stränge sind farblos, durchsichtig. Sie sind in kleine Kammern unterteilt, in denen grüne Spiralbänder zu sehen sind. Können Sie etwas mit dieser Beschreibung anfangen? Oh ja. Ihr markantes Aussehen hat dieser Algenart den Namen Spiralbandalge eingebracht. Jede dieser einzelnen Kammern, die unser Beobachter beschrieben hat, ist eine Zelle. Die Grundeinheit alles Lebendigen. Die Spiralbandalge ist also ein mehrzelliger Organismus. Unter den Algen gibt es aber auch eine Fülle von Arten, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Ich bin gespannt, ob unser U-Boot-Fahrer einige von diesen kleinsten Pflanzen, die es überhaupt gibt, entdecken kann. Passen Sie auf, Frank. Unter den Algen muss es auch sehr kleine Arten geben, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Meinen Sie die winzigen grünen Kugeln oder vielleicht die Mikroeier, die zuhauf hier umherschweben? Ja, das könnten sie sein. Ja, davon gibt es hier Unmengen. Hier kommen gerade zwei an meinem Beobachtungsfenster vorbei. Sie scheinen verkehrt herum zu schwimmen. Wie meinen Sie das? Ja, die Dinger haben zwei lange Schwänze, aber diese Schwänze zeigen nach vorn, in Schwimmrichtung. Merkwürdig, wie gleichmäßig die sich bewegen. Irgendwie scheinen die Winzlinge ihre Schwänze gleichzeitig als Antrieb und als Steuerruder zu benutzen. Könnten das nicht Geißeln sein? Ganz sicher. Wir Biologen haben die Vielzahl der einzelligen Algen mit solchen Bewegungsfortsätzen zur Gruppe der Geißelalgen zusammengefasst. Sie gehören zu den zahlreichsten Bewohnern eines Süßwasserteiches. Sagen Sie, Frank, können Sie nicht einmal ganz nahe an eine dieser Geißelalgen heransteuern, damit Sie uns die Einzelheiten schildern können? Ja, eine von Ihnen sitzt direkt vor meinem Scheinwerfer. Moment. Die ist ja gar nicht vollständig grün. Vorn, direkt neben den Geißeln, hat sie einen orangefarbenen Fleck. Hat dieser Flecken irgendeine besondere Bedeutung? Durchaus. Direkt unter diesem orangefarbenen Fleck befindet sich eine lichtempfindliche Stelle. Mithilfe dieses Sensors kann sich die Geißelalge immer in die günstigste Position zum Licht bringen, auf das sie ja für ihre Nährstoffproduktion unbedingt angewiesen ist. Können Sie an der Geißelalge vielleicht noch mehr Einzelheiten erkennen, Frank? Ich will froh sein, wenn ich bald überhaupt noch was erkennen kann. Da hat sich irgendeine Schmiere an meinem Beobachtungsfenster festgesetzt. Ich schalte den Scheibenwischer ein. Sind die Scheiben jetzt wieder klar? Schön wär's. Das ist ein unglaublich zähes Zeug. Der Scheibenwischer ist glatt stecken geblieben. Und das Zeug scheint sich zu bewegen. Ja, zuerst schieben sich schmale Streifen von diesem Schleim vor, und dann folgt der ganze zähe Rest. Beweglicher Schleim? Das hört sich ja so an, als hätten wir es mit einem Lebewesen zu tun. Das ist ganz sicher eine Amöbe. Sie gehört zu den sogenannten Urtierchen. Das ist eine Gruppe von einzelligen Lebewesen, die die unterste Stufe des Tierreiches bilden. Man nennt die Amöben auch Wechseltierchen, denn sie besitzen keine feste Körperhülle und sind dadurch in der Lage, ihre Körperform dem jeweiligen Untergrund anzupassen. Dabei erkunden sie zunächst mit kleinen Scheinfüßen die Umgebung und dann folgt der ganze Körper nach. Na, Frank, ich hoffe, die Amöbe setzt sich nicht auf ihrem Beobachtungsfenster zur Ruhe. Nein, sie bewegt sich langsam vorwärts. Und gleich gibt es einen Zusammenstoß. Am Unterrand der Scheibe sitzen nämlich zwei Geißelalgen und die Amöbe hält voll darauf zu. Gleich hat sie erreicht. Das ist ja raffiniert. Die Amöbe schiebt schleimige Fangarme vor. Einer fließt links, der andere rechts an den Algen vorbei. Und gleich dahinter fließen die beiden Arme wieder zusammen. Die Geißelalgen sind jetzt völlig im Schleim eingeschlossen. Ein merkwürdiges Verhalten. Was hat die Amöbe mit ihren Gefangenen vor? Nun, die beiden Geißelalgen sind nichts weiter als Appetithappen für die Amöbe. Das Wechseltierchen umfließt seine Nahrung nämlich, bis sie in seinem schleimigen Körper vollständig eingeschlossen ist und dann beginnt es, sie zu verdauen. Frank, Sie müssten jetzt eigentlich beobachten können, wie die Amöbe die gefangenen Geißelalgen verdaut. Davon kriege ich wohl nichts mehr mit. Die Amöbe rutscht nämlich langsam auf den abgestorbenen Pflanzenstängel hinüber. Der treibt schon eine Weile neben der Kapsel her. Außerdem gibt es jetzt viel interessantere Dinge zu beobachten. Da flitzen beispielsweise gerade zwei, drei ganz merkwürdige Wesen an meinem Beobachtungsfenster vorbei. Im Umriss sehen sie aus wie Bohnen. Oder vielleicht wie Schuhe. Und sie sind vollständig von einem Haarkleid umgeben. Ein richtiger Pelz. Pelztiere unter Wasser? Das ist ja wohl das Merkwürdigste, was ich je gehört habe. Dieser sogenannte Haarpelz besteht ganz sicher aus Wimpern. Wir haben es also mit Wimperntierchen zu tun, einer besonderen Gruppe unter den Urtierchen. Der schuhförmige Umriss deutet darauf hin, dass es sich um Pantoffeltierchen handelt. Hallo Frank, das sind höchstwahrscheinlich Pantoffeltierchen, die Sie da vor sich haben. Fahren Sie doch einmal etwas näher ran und versuchen Sie, diesen Pelz aus Wimpern genauer zu beobachten. Was glaubt ihr, was ich die ganze Zeit versuche? Aber diese Biester haben einen Affenzahn drauf. Wenn sie wenigstens geradeaus schwimmen würden. Aber sie rasen im Zickzack durch die Gegend. Es scheint so, als ob sie diese Wimpern dabei als Antrieb benutzen. Ja, jetzt sehe ich es genau. Die Wimpern schlagen alle im Gleichtakt. Als ob der Wind über ein Kornfeld weht. Und jedes Mal, wenn die Wimpern in eine andere Richtung schlagen, dann ändert sich auch die Schwimmrichtung. Das ist tatsächlich so. Diese Tierchen benutzen ihre Wimpern gleichzeitig als Antrieb und als Steuerruder. Das ist unglaublich. Kann das sein? Oder ist der begeisterte Bericht unseres Beobachters übertrieben? Nein, nein, durchaus nicht. Die Natur hat sich für die winzigen Planktonorganismen eine Fülle von raffinierten Antriebskonstruktionen einfallen lassen. Die Geißeln haben wir ja schon kennengelernt. Und die Wimpern kann man sich am besten als eine Vielzahl kleiner Geißeln vorstellen, die alle im gleichen Takt schlagen. Sagen Sie, Frank, haben Sie die Pantoffeltierchen immer noch im Blickfeld? Ja, habe ich. Zwei von ihnen haben sich jetzt an so einem halb vergammelten Pflanzenstängel niedergelassen. Die meisten ihrer Wimpern bewegen sich jetzt nur noch gemächlich. Aber an einer Seite haben die Pantoffeltierchen eine trichterförmige Delle. Und in dieser Einbuchtung bewegen sich die Wimpern unheimlich schnell. Wie wäre es, wenn Sie ganz dicht heranfahren und die Fensterlupe vorschalten? Gute Idee. Mhm. Fensterluke vorgeschaltet. Ah, da sitzen ganze Scharen von klitzekleinen Objekten am Pflanzenstängel. Manche kugelförmig, andere länglich. Ich kann sogar welche mit Geißeln erkennen. Sind das etwa noch winzigere Urtierchen? Nein, wir haben es hier mit einer ganz besonderen Gruppe von Lebewesen zu tun, nämlich mit Bakterien. Sie gehören zu den kleinsten und zahlreichsten Organismen überhaupt. Sie besiedeln fast jeden Lebensraum unseres Planeten. Manche von ihnen können Krankheiten auslösen, andere dagegen macht sich der Mensch schon seit langem zunutze, zum Beispiel bei der Bier- und Käseherstellung. In der Natur dient das Milliardenheer der Bakterien vor allem als Restevertilger. Was unser Beobachter also jetzt im Blickfeld hat, ist sozusagen die Müllverwertung des Gewässers. Diese Bakterien fressen die Reste abgestorbener Tiere und Pflanzen. Ihre Ausscheidungen sind dann zum Teil wieder Nährsalze für die Algen. Allerdings bilden die Bakterien selbst Nahrungsgrundlage für viele Einzeller. Unter anderem ernähren sich auch die Pantoffeltierchen von ihnen. Hallo Frank, die winzigen Bakterien, die Sie uns eben beschrieben haben, sind Nahrung für Pantoffeltierchen. Eigentlich müssten Sie doch beobachten können, wie so eine Bakterienmahlzeit vor sich geht. Ja, Moment. Also in dieser trichterförmigen Einbuchtung, die die Pantoffeltierchen an einer Seite haben, bewegen sich die Wimpern außerordentlich schnell. Durch den Sog, den sie erzeugen, werden die Bakterien einfach hineingerissen. Sie haben nicht die geringste Chance zu entkommen. Ja, und ganz unten am Ende des Trichters bildet sich dann eine Art Blase. Die wandert, angefüllt mit Bakterien, ganz langsam durch den Körper des Pantoffeltierchens. Irgendwie scheinen sich die Bakterien in dieser Blase aufzulösen. Jedenfalls verschwinden sie ganz allmählich. Das ist nun wirklich eine merkwürdige Art, sich zu ernähren. Natürlich, aber wir müssen uns bei der Beobachtung dieser winzigen Lebewesen immer wieder klar machen, dass hier eine einzige Zelle alles das leisten muss, was in unserem Körper Milliarden und Abermilliarden von spezialisierten Zellen vollbringen. Denken wir doch zum Beispiel nur mal an die Leistung der unzähligen Zellen unseres meterlangen Verdauungsweges. Angefangen vom Mund, über die Speiseröhre, den Magen, den Darm einschließlich der dazugehörigen Drüsen, die die Verdauungssäfte bilden. Alles das muss in so einem Pantoffeltierchen auf dem Bruchteil eines Millimeters geschehen. Die Nahrung, hier also Bakterien, wird mit Hilfe der Wimpern in das sogenannte Mundfeld gestrudelt und landet schließlich am Ende des Trichters im Zellmund. Von dort wird sie in einem Nahrungsbläschen durch den Körper transportiert. Verdauungssäfte dringen in das Nahrungsbläschen und lösen die Nahrung allmählich auf. Die Nährstoffe werden vom Zellkörper übernommen, die unverdaulichen Stoffe am Zellafter ausgeschieden. Sagen Sie, Frank, können Sie noch mehr Einzelheiten im Körper des Pantoffeltierchens erkennen? Ja, natürlich. Aber davon kann ich vielleicht später mehr erzählen. Da kommt nämlich gerade ein ganz anderes Tier in mein Blickfeld. Das sieht auch sehr merkwürdig aus. Das ist ein bisschen kleiner als ein Pantoffeltier und hat eine Form wie ein Ei oder wie eine kleine Tonne. Vorn an der Spitze ist eine Delle zu sehen. Und da schaut ein kleiner Nippel raus. Das muss auch ein Wimperntierchen sein. Ja, jetzt erkenne ich es ganz genau. Ringsherum laufen zwei Wimpernkränze. Er steuert jetzt ganz allmählich in Richtung der Pantoffeltierchen. Anscheinend will es sich auch an der Bakterienmahlzeit beteiligen. Machen sich jetzt vielleicht zwei verschiedene Arten von Wimperntierchen Konkurrenz? Nein, wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir es hier mit einem Nasentierchen zu tun. Das ist ein ausgesprochener Räuber und seine Leibspeise sind ausgerechnet Pantoffeltierchen. Passen Sie auf, Frank. Das Nasentierchen, das Sie gerade im Blickfeld haben, ist ein gefährlicher Pantoffeltierjäger. Ich habe mich auch schon gewundert, warum es nicht das geringste Interesse für Bakterien zeigt. Es steuert direkt auf eins der Pantoffeltierchen zu und jetzt stößt es mit seinem kleinen Nippel am Vorderende dagegen. Was ist das? Das Pantoffeltierchen schießt mit Pfeilen. Ja, wirklich. Es schießt mit richtigen, winzigen Pfeilen. Wir haben ja schon die erstaunlichsten Dinge aus dieser Mikrowelt gehört. Aber Pfeile? Ist so etwas möglich? Doch, doch. Die Wimperntierchen besitzen ringsum winzige Einlagerungen, die mit Gift gefüllt sind und die sie bei Gefahr wegschleudern. Frank, was geht jetzt vor bei dem Duell? Das Nasentierchen zieht sich jetzt etwas zurück, um den Pfeilen auszuweichen. Aber es lässt nicht locker. Der Nippel an seinem Vorderende wird nämlich immer länger und damit hält es das Pantoffeltierchen fest wie mit einem Greifarm. Das ist natürlich eine raffinierte Verteidigungswaffe, die das Nasentierchen da besitzt. Und gleichzeitig eine tödliche Angriffswaffe. Wir Mikrobiologen haben nämlich herausgefunden, dass die Ausstülpung des Mundkegels, mit der es das Pantoffeltierchen festhält, einen Kranz winziger Stacheln besitzt, aus denen jetzt ein lähmendes Gift in das Opfer strömt. Frank, dem Pantoffeltierchen dürften seine Abwehrpfeile wohl wenig nützen. Das kann man wohl sagen. Es kann sich jetzt kaum noch bewegen. Das Nasentierchen zieht allmählich seinen Greifer wieder ein und holt damit das Pantoffeltierchen ganz dicht zu sich heran. Und jetzt stülpt sich der ganze Vorderteil des Nasentierchens ein. Oh Mann, was für ein Rachen. Furchtbar. Ein richtiger Krater ist das. Und darin verschwindet das Pantoffeltierchen allmählich. Na, dann kann man dem Räuber ja nur noch guten Appetit wünschen. Ja, aber ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Lust, ihm auch noch bei der Verdauung zuzuschauen. Ich werde das Tauchboot jetzt mehr in Richtung Teichmitte steuern. Einverstanden. Verdammt, das Boot dreht sich. Schaukelt, ich kann kaum seine Lage kontrollieren. Ich muss in eine mächtige Strömung geraten sein. Aber der Teich ist doch vollkommen ruhig. Ach du liebes Bisschen, das ist ein Riesenvieh. Ein Ungeheuer, dicht neben der Kapsel. Viel, viel größer als ein Pantoffeltierchen. Sogar noch größer als das Tauchboot. Das wären also gute 1,5 Millimeter. Ja, das Vieh hüpft wie irre durchs Wasser. Ich muss das Tauchboot erstmal auf sicheren Abstand steuern. Also, das Tier ist ziemlich kugelig und fast ganz durchsichtig. Und oben auf dem Kopf hat es so etwas wie ein Geweih oder große Antennen. Die schlägt es alle Augenblicke kräftig nach unten und dadurch hüpft es im Wasser ein Stück nach oben. Dann sinkt es langsam nach unten, bis es wieder mit diesen Antennen schlägt. Diese Beschreibung könnte auf einen Wasserfloh passen. Ganz sicher. Wir zählen die Wasserflöhe zu den Kleinkrebsen. Das sind kompliziert gebaute, vielzellige Organismen. Aber auch sie gehören genauso wie Algen und Urtierchen zum Plankton. Denn mit ihren großen Antennen fortsetzen können sie sich zwar hüpfend fortbewegen, aber sie können sich niemals gegen eine stärkere Wasserströmung behaupten. In unseren Breiten kommen etwa 80 verschiedene Wasserfloharten vor. Darunter gibt es zwar auch einige Räuber, aber mir scheint, die Beschreibung unseres Beobachters trifft mehr auf einen Algenfresser zu. Hallo Frank, versuchen Sie doch mal herauszufinden, ob der Wasserfloh, den Sie da vor sich haben, Algen frisst. Ja, der schlabbert ununterbrochen Algen in sich hinein. Aber das finde ich im Augenblick völlig uninteressant. Da passiert nämlich was Außerordentliches. Der Wasserfloh kriegt Junge. Richtig lebendige Junge. Sind Sie sicher? Ja, ich kann alles genau beobachten. Hinten, auf dem Rücken, trägt der Wasserfloh eine Art Tasche. Da sitzen jetzt noch 3 Mini-Wasserflöhe drin. Eben rutscht wieder einer nach unten. Jetzt bewegt sich da unten so eine Art Falte oder Klappe. Und durch den Sog, der dabei entsteht, wird das Wasserflohbaby einfach nach draußen gespült. Es taumelt ein bisschen. Aber jetzt hüpft es schon durchs Wasser, als hätte es nie etwas anderes getan. Was sagen Sie zu dieser Schilderung? Während der günstigen Jahreszeit findet man eigentlich nur Wasserflohweibchen in solch einem Gewässer. Sie bringen den ganzen Sommer über lebendige Junge zur Welt. Erst im Herbst oder aber wenn der Teich auszutrocknen droht, bringen sie auch Männchen hervor. Mit ihnen paaren sie sich und dann entwickeln sie widerstandsfähige Eier, die den Winter oder die Trockenheit überstehen können. Hören Sie zu, Frank. Der Wasserfloh hat doch eine durchsichtige Außenhülle. Ja, ich kann sogar beobachten, wie sein Herz schlägt. Dann geben Sie uns doch mal einen genauen Bericht über das Innenleben des Wasserflohs, zum Beispiel über seine Verdauung. Da muss ich mich aber beeilen. Es sieht nämlich ganz danach aus, als ob er gleich verschwindet. Den können Sie doch gar nicht aus den Augen verlieren. So schnell wie der ist doch Ihr Tauchboot allemal. Das nutzt mir aber im Moment wenig. Da schwimmt nämlich ein Fisch auf den Wasserfloh zu. So etwa 3 bis 4 Millimeter ist er lang. Ganz langsam pirscht er sich heran. Und jetzt schießt er blitzschnell vor. Maul auf, einmal geschluckt. Und das war's dann. Das Ende eines Wasserflohs. Beschreiben Sie doch diesen Jungfisch genauer. Das würde ich gern tun. Aber der Fisch kommt jetzt auf das Tauchboot zu. Es sieht ganz so aus, als ob er die Kapsel für eine Art Wasserfloh hält. Jetzt wird's aber brenzlig. Volle Kraft zurück. Und nichts wie weg. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Während sich unser Tauchbootfahrer nun in Sicherheit bringt, bitten wir unseren Mikrobiologen, das Wesentliche dieser Tauchfahrt noch einmal zusammenzufassen. Beinahe wäre der Tauchbootfahrer noch zu einem Teil der Nahrungskette geworden. So nennt man nämlich solch eine kompliziert zusammengesetzte Lebensgemeinschaft, in der eine Organismengruppe der nächsten zur Nahrung dient. Den Anfang der Nahrungskette im Süßwasserplankton bilden die Algen, die aus Wasser Kohlendioxid und Nährsalzen Nährstoffe produzieren. Von ihnen ernähren sich eine Vielzahl ein- und mehrzelliger Organismen, die wiederum Nahrung für räuberische Arten bilden, bis hinauf zu den Fischen. Alle abgestorbene organische Substanz wird von Bakterien zerlegt und steht damit wieder dem Beginn der Nahrungskette zur Verfügung. Wer denkt schon daran, wenn er einen Karpfen oder eine Forelle verspeist, dass er damit selbst das Ende dieser komplizierten Nahrungskette bildet? Einer Nahrungskette, in der für jedes Gramm Gewicht, die so ein schmackhafter Fisch auf die Waage bringt, Millionen winziger Planktonorganismen ihr Leben lassen mussten. Soweit unsere Sendung der Reihe Naturwissenschaften.